Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Wunderbar, ich begrüße alle Anwesenden heute am Mittwoch, dem 9. April 2014, zu unserer wöchentlichen Sitzung der AG Geldordnung und Finanzpolitik. Wir machen erstmal die ganzen organisatorischen Sachen. Wir hatten bis 20.30 Uhr Smalltalk mit einem kleinen Orga-Hinweis an dieser Stelle. Es werden keine Abstimmungen nach 22.30 Uhr vorgenommen. Wir kommen zur Festlegung des Versammlungsleiters. Ich biete mich an, gibt es Gegenrede? Dem ist nicht so. Aufnahme und Wortmeldungen. Die Aufnahmen werden vom Wischer gemacht und dann hochgestellt. Dann kommen wir zum Protokoll der letzten Sitzung. Da könnt ihr alle mal drauf gehen und schauen, ob das so passt. Gibt es da etwas zu beanstanden? Jo, wenn ich da draufklicke, gibt es ein Fatal Exception of Type MW Exception. Ja, das hatte ich vorher auch schon. Es sieht so aus, als wäre das Wiki down. Insofern würde ich vorschlagen, dass wir die Verabschiedung des Protokolls der letzten Sitzung einfach nächste Woche machen. Dann müssen wir nächste Woche halt zwei Protokolle durchschauen. Gibt es dazu Gegenrede? Wunderbar. Danke für denjenigen, der das mitprotokolliert. Sehr schön. Gut, dann kommen wir zur Übersicht offene Aufgabe und Projekte. Ist da etwas Neues dazugekommen? Wollen wir das einmal durchgehen? Meinungen? Tja, das ist halt so ein kleines Grab, ne? Vor allem, weil auch natürlich Patrick bei vielen Sachen war und so. Da wird nichts mehr passieren bei den meisten Sachen. Aber zur Erinnerung, was wir uns mal alles so gedacht haben, ja. Ich sehe das auch eher als Reminder. Und immer mal wieder drüber zu gehen, halte ich durchaus für wertvoll. Insofern glaube ich, dass wir das einfach diese Woche nicht machen. Aber wir halten es uns als Reminder drin. Dann kommen wir zum nächsten Orga-Punkt. Außer es gibt Gegenrede. Keine Gegenrede. Gut. Protokollführer, ich würde vorschlagen, wir machen das wie immer alle. Wer packt es ins Wiki? Tja, von den schreien ja wieder alle, ich mach das. Danke, Exile, wunderbar. Gut, dann kommen wir zur Festlegung der Tagesordnung. Wir haben 4 Tagesordnungspunkte, die würde ich der Reihe nach abarbeiten. Gibt's dazu Gegenrede? Ich würde Top 1 etwas später machen. Ja, an welche Stelle? An letzter Stelle. So? Ja. Gut, gibt es zu der jetzigen Tagesordnung, so wie sie steht, Gegenrede? Gut, wunderbar. Dann fangen wir an mit Top 1. Ausschluss Axel für eine Zeit von der Mailingliste. Arne, du hast es eingestellt? Ja, ich habe es eingestellt. Und zwar, wir hatten ja vor einiger Zeit, hatten wir ja mal drüber diskutiert. Und ich bin eigentlich nach wie vor der Meinung, dass sachliche Diskussion ist eigentlich das Einzige, was uns weiterbringt. Und diese verbalen Entgleisungen, die Axel immer wieder hat, und man sagt es ihm immer wieder, dass die eigentlich der gesamten AG, ich denke, erheblich schaden, auch das Renommee der AG beschädigen. Und vor allen Dingen es eine Atmosphäre bzw. ein Klima, der letztendlich geistige Unterdrückung schafft. Und ich finde, dass wir hier sollten das Gegenteil sein. Wir wollen ja auch ein Stück weit immer Think Tank sein. Und als Think Tank, da muss man Meinungen äußern können, ohne zu befürchten, dass von irgendeiner Seite man dann dumm angemacht wird. Und deshalb praktisch mein Vorschlag, dass, weil Axel auf die ganzen Einwände beziehungsweise immer wieder auf die Hinweise nicht reagiert, dass er mal für ein paar Wochen ausgeschlossen wird und dann denke, na, hat er mal Zeit nachzudenken und auch zu schätzen, was die AG eigentlich ist. Eine Frage meinerseits, gab es ein persönliches Gespräch eigentlich mal zwischen euch? Ich habe Axel schon mehrfach angesprochen, mehrfach gebeten, er soll sich doch das überlegen. Ich habe ihn auch persönlich praktisch im Vier-Augen-Gespräch, er ist halt dann und wann auf einer Sitzung, Bundesparteitag und so, da war er ja auch schon und hatte auch da versucht, mal im persönlichen Gespräch ihn dazu bewegen, dass er einfach seine verbalen Entgleisungen lässt und einfach sachlich argumentiert. Gut, dann haben wir eine Wortmeldungsliste. Wir beginnen mit Piratus. Ja, schade, dass der Axel jetzt nicht da ist. Das ist natürlich blöd, über ihn so zu reden, wenn er nicht dabei ist. Also ich kenne Axel ja schon ein bisschen länger und ich kann auch mit seiner Art sehr gut umgehen. Diese verbalen Entgleisungen sind meist nie böse gemeint. Ich habe Axel noch nie erlebt, dass er wirklich irgendetwas böse meint. Ja, er ist in seiner Wortmalerei halt manchmal sehr kreativ und wenn er irgendwas schlecht findet, dann versucht er das auch möglichst deutlich auszudrücken. Und ich kann den Schaden nicht sehen, den er vollzieht. Arne, dann müsstest du irgendwelche Belege dafür haben, warum er wirklich schadet. Ja, das ist von dir aus ein Gefühl, das du entwickelst, aber den sehe ich nicht, diesen Schaden. Ja, und also wie gesagt, seine Ausdrücke sind, die muss man einfach nehmen können. Und die Menschen sind halt alle unterschiedlich und ich weiß, dass er das nicht böse meint und von daher finde ich den Ausschluss übertrieben, insbesondere weil er jemand ist, der wirklich extrem aktiv im Thema ist, der fasziniert ist von Bilanzen, ja. Und so jemanden hier auszuschließen, das würde ich für einen Fehler halten. Dann gehen wir weiter in der Wortmeldungsliste. Wischer? Also zunächst halte ich jetzt einen Ausschluss auch nicht für sinnvoll. Ich gebe Piratus auch recht, dass Axel das mit Sicherheit nicht böse meint. Ich habe auch mit Axel selber schon darüber gesprochen mal, über diese Problematik. Und er hat das mehr oder weniger eigentlich auch alles eingesehen, was jetzt auch gerade als Kritik geäußert wurde. Was mein persönliches Problem eher ist, ist nicht diese Angriffe, sondern dass er viel schreibt, was so am Thema so vorbei ist und da viele Zeilen produziert, die ich immer wieder das Gleiche lesen muss und was ich nicht gefragt habe und auf die wichtigen Sachen antwortet er dann eher nicht. Das stört mich viel eher. Aber ich könnte jetzt als Lösung nur anbieten, das mal mit Axel ja von den Koordinatoren aus mal zu sprechen, was das betrifft und zu überlegen, was man da besser machen könnte. Dann ist die nächste Wortmeldung bei Rudi. Ja, also ich stimme vielem zu, was gerade gesagt wurde von Piratus und teilweise auch von Wischer. Würde den Antrag aber gerne erweitern auf Ausschluss von Arne für eine Zeit von der Mailingliste, weil Arne auf direkte Fragen ausweichend antwortet, auf irgendwelche Internetseiten verweist, ohne zu antworten. Und damit schädigt er, meine ich, die Arbeit der AG erheblich. Und deswegen würde ich ganz gerne den Antrag erweitern, dass Arne auch ausgeschlossen wird von der Mailingliste. Kannst du als Außenstehender der AG überhaupt diesen Antrag stellen? Da müssten wir jetzt den Rudi fragen. Na klar, kann ich das. Ich darf sogar mit abstimmen darüber. Ich glaube, den Punkt, den du machen möchtest, der ist angekommen und jetzt ist sowieso auch in der Wortmeldungsliste Arne dran. Ja, ich glaube, niemand ist verpflichtet, irgendjemandem zu antworten. Und dass ich dir nicht geantwortet habe, ich habe sehr, sehr lange auf deine Fragen immer mit einer Engelsgeduld, zumindest aus meiner Sicht, bin ich eingegangen. Aber wenn jemand im Grunde genommen sagt, er hätte mein Paper über dieses Währungsinfrastruktur in öffentlicher Hand, wo ich teilweise seitenweise auf die Vorteile von Vollgeldsysteme dezidiert auswechseln. Wenn er sagt, dass er da kein einziges Ding, nichts gefunden hat, außer technischen Anweisungen, da muss ich ehrlich sagen, da habe ich schlicht und einfach keinen Bock mehr. Man kann niemanden zwingen. Es ist eine freiwillige Mailingliste und ich finde, wenn ich dich richtig verstehe, es wäre völlig egal gewesen, was ich gesagt hat. Du versuchst immer, das, was ich sage, runterzumachen. Und dann sage ich einfach, okay, das muss man einfach so akzeptieren und dann ist es halt so. Aber jetzt dazu konstruieren, das als ein unproduktives Verhalten anzusehen, das finde ich auch schon ein starkes Stück. Und jetzt noch mal zurück zu Axel. Natürlich kann man so einen Schaden nicht mit Mark, mit Euro und Cent oder irgend sowas ausdrücken. Das ist völlig klar. Aber es ist doch völlig klar, dass diesen anderen ans Bein pinkeln, so massiv, dass der andere, selbst wenn es nicht so gemeint ist, er macht es einfach. Und ich denke, es ist ja kein kleines Kind mehr. Und als erwachsener Mensch, denke ich, sollte man auch Argumenten zugänglich sein. Und also weiterhin, mir geht es nicht darum, Axel auszuschließen oder und so weiter von der Mailingliste. Wenn jemand anderen Weg findet, wie er zur Raison gebracht werden kann, ist mir das so lieb wie alles andere. Es geht mir ums Ziel. Und es geht mir ganz allgemein darum, dass wir in einer geistigen Freiheit die Ideen diskutieren können, ohne dass man von irgendeiner Seite dumm angemacht wird. Dann möchte ich kurz auf den Vorschlag von Wischer verweisen in Zeile 62, dass die Koordinatoren sich dem Problem mal annehmen und direkt versuchen, das nochmal mit Axel zu klären. Als ersten Schritt, bevor jetzt tatsächlich hier über einen etwaigen Ausschluss von der Mailingliste diskutiert wird. Wäre das für dich in Ordnung, Arne? Das wäre für mich sehr in Ordnung. Ich würde daraufhin auch meinen Antrag insofern zurückziehen, beziehungsweise in die Bitte umformeln, dass die Koordinatoren genau das machen, das zum Anlass nehmen. Und wenn das den Trick tut, ist mir das mehr als recht. Weil es ist natürlich klar, dass solche Ausschlüsse, dass das nicht gerade die Stimmung hebt und gerade insbesondere nicht zwischen mir und zwischen Axel. Und daran habe ich gar kein Interesse. Aber ich finde, man muss irgendwie auch den Leuten sagen, wir sind hier nicht Leute, die meinen, sie könnten den anderen einfach einen über die Rübe knallen. Gut. Dann haben wir noch weitere Mordmeldungen. Als nächstes Exile dran. Ja, hört man mich gut? Ja. Was Arne sagt, ist völlig richtig. Das ist eine freiwillige Mailingliste. Dementsprechend sehe ich es auch ein bisschen schwierig an. Die Kommunikation wird immer im Unvollkommenen bleiben, weil durch die pure Fülle und durch die Freiwilligkeit werden gewisse Leute gewisse Betrachtungsweisen lesen, andere nicht lesen und immer von ihrer Sichtweise und von ihren Betrachtungsweisen aus argumentieren. Axel ist da jemand, der in der Mailingliste sehr konsequent seine Betrachtungsweise durchsetzt, aber ich verstehe Rudi da durchaus, dass er das erweitern will, weil Arne schlägt schon auch um sich, ja, und ich halte das eigentlich für ein ganz normales persönliches Verhalten, dass wenn ich unter Druck gerate, dann fange ich an, um mich zu schlagen, ja. Das machen wahrscheinlich fast alle. Dementsprechend sehe ich es schwierig, ihn auszuschließen. Nachdem es aber nur eine Zeit ist, habe ich im Prinzip kein Problem damit, solange man sowas unterstützend irgendwie macht, so wie Wischer das eben gesagt hat, dass die Koordinatoren auch die Leute eben an die Brust nehmen, mit ihnen reden, versuchen eine Integration zu fahren und diese Ordnungsmaßnahme eher als eine Stütze dieser Integration zu benutzen und nicht andersrum. Gut, dann ist als nächstes Schulem dran. Ja, es ist schon fast erledigt durch diesen Vorschlag der Koordinatoren. Ich möchte nur meine persönliche Meinung sagen. Ich möchte weder Arne noch Axel in der Liste missen. Und ehrlich gesagt, meine Güte, ich nehme auch dieses persönlich ab und zu über die Stränge schlagen. Ich finde, wenn es einem nicht passt, dann soll er es einfach lesen. Aber es wäre schade, weil das sind zwei Personen, die sehr viel Zeit und sehr viel Mühe reinstecken. Und ich finde, dass man zwar mit beiden reden muss, aber letzten Endes die Beteiligung an der Mailinglist auf keinen Fall vom Ergebnis abhängig machen sollte. Gut, dann ist als nächstes Piratus dran. Ja, ich muss da jetzt noch mal nachhaken, weil ich immer noch nicht so wirklich den Schaden sehe. Also an Arne konkret die Frage, also ich habe zwei Fragen im Endeffekt, aber das ist jetzt die erste. Was genau hast du für Belege dafür, dass er Menschen persönlich beleidigt oder der AG in irgendeiner Art schadet? Ich hatte ja darauf reagiert, auf die Mail, auf die du jetzt sozusagen hier den Antrag gestellt hast, da habe ich noch keine Reaktion von dir bekommen, denn in dieser Mail ist er aktiv irgendwelche Juristen angegangen und zwar, ja, noch nicht mal konkrete und hat sich über die ausgelassen Und ich finde das ehrlich gesagt ziemlich unkritisch, weil es auch gar keine persönlichen Angriffe sind. Und ja, da hätte ich gerne noch ein Feedback von dir, Arne. Dann mach das doch jetzt einfach in einem Zwiegespräch, das ich moderiere. Arne hat sowieso die nächste Wortmeldung, deswegen moderiere ich einfach die beiden Fragen zwischen euch und dann klären wir das. Gut, Arne. Ja, Tobias, ich bin schon überrascht, dass du diese verbalen Entgleisungen, die eigentlich Axel nicht selten, sondern eigentlich ständig macht, dass du die nicht wahrnimmst, aber auch es mag so sein. Ich kann dir gerne mal ein bisschen eine Aufstellung machen, wo ich denke, dass es gerade so unter der Gürtellinie ist. Von Exile würde mich interessieren, inwiefern meinst du, dass ich jemand anderen in ähnlicher Weise so ans Bein pinkle? Es ist gerade so mein Ziel, ruhig und sachlich Sachen zu diskutieren, weil ich weiß, praktisch die unterschiedliche Auffassung ist eigentlich schon Sprengstoff genug. Da muss man keine persönlichen Beleidigungen damit verbinden. Es ist hart genug für einen anderen, überhaupt eine andere Meinung zu akzeptieren. Und von daher gesehen bin ich gar nicht der Typ, aber es wird mich trotzdem interessieren, inwiefern du das so wahrnimmst. Und wenn ich mal oder anders ausgedrückt, zugegeben, ich habe auch so meine Spitzen, aber da bin ich nach meiner Auffassung, da muss erst sehr viel kommen, wie beispielsweise, um es konkret zu machen, bei Rudi, wo ich auch dann geschrieben habe, er hat mir dann zurückgeschrieben, ob es nicht sehr arrogant sei, was ich da mache, dann habe ich ganz offen gesagt, ja, ich bekenne mich schuldig im Sinne seiner Anklage, aber das, was er vorher gemacht hat, das war aus meiner Sicht nämlich genauso arrogant. Und dann wollte ich ihm einfach nur zeigen, wenn du arrogant kannst, ich kann das auch. Aber es war nicht, dass ich von meiner Seite her irgendjemand wegen seiner Meinung etc. irgendwie angehe oder ich benutze so Worte, die Axel benutzt, gar nicht. Ja, also ich kenne Axel jetzt schon so ewig und ich kenne auch seine Entgleisung. Und ich finde ehrlich gesagt, dass ihr beiden, also du Arne und Axel, ihr auf einer persönlichen Ebene ein Problem habt und deshalb nimmst du das auch so wahr. Und ich finde auf jeden Fall, dass Axel dich sehr unfair angeht. Das habe ich in der Mail auch geschrieben. Aber das ist ein Problem, das ihr beide habt. Und das könntest du am leichtesten lösen, indem du ihn einfach blockst auf deiner Mailingliste, ihn in einen Spamfilter landen lässt und ihn damit ignorierst. Das zum Thema jetzt der ganzen Mailingliste zu machen, finde ich natürlich etwas zu krass. Und deshalb bin ich nicht dafür, dass wir ihn wirklich sperren. Aber das wäre jetzt der zweite Punkt, den ich noch hätte gerne. Ich würde jetzt gern von anderen wissen, und das machen wir als Meinungsbild am besten, wer wurde von Axel beleidigt oder irgendwie brüskiert auf der Mailingliste? Das hätte ich gern mal als Umfrage, damit wir sehen, inwieweit das überhaupt ein relevantes Problem ist. Also der Moderator kann das ja mal von oben abfragen. Es geht ja nicht nur darum, dass er jetzt die hier Anwesenden ans Bein pinkelt. Es geht auch darum, dass er andere, zum Beispiel einer seiner Lieblingsfeinde ist ja Sinn. Was er zu dem Sinn sagt, das ist einfach jenseits. Aber das ist doch, ich meine, das trifft doch, also das verletzt doch niemanden, weil der Sinn, dass der persönlich nicht hört und deshalb nicht mitbekommt. Ich finde, dass wenn ich jetzt über die Merkel hetzen würde in der Mailingliste, wäre das potenziell Ausschluss möglich für mich? Also das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, ich denke, Entschuldigung, wenn wir hier jetzt gerade so rüber und über. Tobias, das ist ja genau das, was ich meine, was ein erheblicher Schaden anrichtet. Jeder, der da kommt und die Mailingliste so liest und durchgeht und dann solche verbalen Entgleisungen, auch wenn es Leute, die nicht auf der Mailingliste sind, sondern ganz allgemein, der muss auch denken, das sind Schwachköpfe, die hier diskutieren. Hast du irgendeine Form von konkretem Anhaltspunkt, dass tatsächlich jemand diese Auffassung dadurch hat, dass Axel auf unserer Mailinglist bestimmte Dinge schreibt? Irgendwas Fassbares. Ich habe keine Statistik und nichts gemacht. Genau meine ich ja gar nicht. Es ist einfach ein Stück Lebenserfahrung, die zeigt, es sind eigentlich die Proleten und es sind eigentlich die Hirnlosen, die die nicht so, die praktisch so rumproleten. Und das, denke ich, das ist das, was unserer, was der Sachlichkeit unserer ganzen Gruppe, unserer ganzen Mailingliste schadet. Ich lasse das jetzt mal so stehen, denn wir haben eine Mailingliste und als nächstes ist Rudi dran und dann Wischer. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal, Piratus, ich habe Zeile 65 geschrieben, dass du ein Meinungsbild haben willst. Füll das doch nochmal mit Leben. Schreib das doch mal bitte, was du gerne als Meinungsbild hättest. Dann kann da jeder ein Plus 1 dann bei den verschiedenen Varianten mit reinschreiben. Dann, was hat Arne gerade gesagt? Proletenhaftes Tun oder so? Ich weiß nicht. Hast du das jetzt auf Axel bezogen oder hast du das auf andere bezogen? Ich kann das nicht zuordnen, was du da gerade von dir gegeben hast, aber vielleicht kann man das dann ja später bei der Aufnahme dann dementsprechend hinbekommen. Ich kann diese ganze Diskussion ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ich finde auch, dass das, was Arne gesagt hat, überhaupt, dass er so einen Antrag hier reinstellt, wo er selber im Moment alles tut, um die Arbeit zu behindern der AG, finde ich unglaublich. Und ja, okay, ich halte mich jetzt wieder raus. Dann ist jetzt Wischer dran. Also ich glaube, wir müssen das ein bisschen trennen, ja. Also es geht nicht darum. Also für mich geht es zumindest nicht darum, dass jemand irgendwie Beschimpfungen am laufenden Band schreibt oder so. Ne? Das ist sicherlich auch nicht Arnes Intention. Ja, es geht einfach darum, wie die Art und Weise einfach kommuniziert wird. Und wenn jetzt Piratus ein Meinungsbild will, indem er abfragt, ob Axel einen persönlich schon mal Unterstellungen gemacht hat oder sowas, dann bin ich auch dabei. Ja, hat er, weil macht er einfach. Und auch wenn er andere angreift, fühle ich mich da manchmal so ein bisschen, wie Arne das meint, so ein bisschen fremdschämen, ja, einfach von der Art und Weise, weil es einfach nicht zielführend ist, bestimmte Dinge so zu schreiben, wie er sie immer wieder schreibt. Und ich glaube, darauf sollten wir uns konzentrieren. Da geht es nicht darum jetzt, dass er Beleidigungen gegenüber irgendjemanden macht, sondern es geht einfach um eine Art und Weise der Kommunikation. Ja, ich habe das jetzt in dem Sinne auch erweitert und das Meinungsbild wäre jetzt, wurdest du von Axel auf der Mailingliste beleidigt oder findest du sein Verhalten auf der Mailingliste kritikwürdig? Und da kann sich dann jetzt jeder eintragen mit Ja, Nein oder Enthaltung. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, das mit Namen zu machen. Ja, wie ihr wollt. Also ich sehe hier einen Antrag auf das Meinungsbild. Wollen wir das jetzt machen? Ich sehe, die Leute fangen schon an, sich einzutragen. Gut, dann machen wir jetzt das Meinungsbild von Piratus in Zeile 67. Ich bitte alle, sich einzutragen. Ich schließe das in 2 Minuten. Also es gibt auch Enthaltung, wenn jemand keine Meinung hat. Nur das, weil jetzt die Beteiligung nicht so rege ist. Ich schließe mich inhaltlich der Meinung von Stimmbürger an der Stelle an, dass tatsächlich diese Art der Kommunikation problematisch ist und dass es genau eigentlich ein Grund dafür wäre, ihn direkt mal von Seiten der Koordinatoren anzugehen, um hier mal eine Klärung herbeizuführen. Und als Synthese und auch als Grundlage mit diesem Meinungsbild würde ich sagen, wir besprechen das in jedem Fall mit Axel, weil das muss einfach so, wie es momentan stattfindet, nicht weitergehen. Und eine Kritik an dem Meinungsbild, wer da gerade reinschreibt, schreibt es doch bitte drunter. Das ist nicht besonders nett, das mitten in die Abstimmung reinzuschreiben, mal abgesehen von der Beeinflussung. Ich bitte Stimmbürger, das nach unten zu kopieren. Ich glaube, das ist nicht Stimmbürger. Unschuldig. Hallo, das bin ich. Also ich schreibe das auch nicht dazu, um irgendjemanden zu beeinflussen, sondern weil ich halt mitteilen will, wie ich die Sache sehe. Deswegen, mir ist nur gerade das Pad abgestürzt, deswegen konnte ich nicht kopieren. Ja, versuche es doch mit dem Sternchen zu markieren. Und so, deswegen habe ich euch verwechselt. Verzeih mir. Beide. Gut, trotzdem die Bitte, kopier es nach unten. Wir nehmen das dann als Arbeitsanweisung mit. So, ihr habt jetzt noch 10 Sekunden, euch einzutragen, falls ihr das noch machen möchtet. Wir haben aktuell +4 bei Ja, +5 bei Nein. Ich schließe in 5, 4, 3, 2, 1. Gut, damit bleibt das Ergebnis so, wie es war. Wir haben 4 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, wir haben keine Enthaltungen und deutlich mehr Anwesende. Insofern nehme ich jetzt konkret aus diesem Tagesordnungspunkt mit, dass wir uns von der Koordinatorenseite mal darum kümmern. Und sollten weiterhin Probleme bestehen, kann das gerne auch in zukünftigen Sitzungen vorgebracht werden. Gibt es hierzu noch Gesprächsbedarf zu diesem Tagesordnungspunkt? Gut, dann würde ich vorschlagen, wir gehen zum nächsten Tagesordnungspunkt über, und zwar eine Einladung zur Arbeitssitzung für die weitere Erstellung der Vision im Bereich Wirtschafts-, Geld- und Finanzpolitik nach der Diskussion mit Christian Felber. Und ich könnte mir vorstellen, dass da einige Sachen bei erscheinen, insbesondere auch mit Bezugnahme auf sein Buch, was wir gut verwenden können, um weiter an der Vision zu arbeiten. Ich hätte jetzt 2 Terminvorschläge, und zwar der Samstag und der Sonntag nach dem Ding. Ich bitte, dass sich Interessenten eintragen, und das wäre dann quasi eine erweiterte, detaillierte Nachbesprechung der Diskussion mit Christian Felber. An dieser Stelle eine Einladung. Meinungen dazu? Also Meinung zu Top 2 meinst du? Wochenende ist immer schlecht. Wie sehen das die anderen? Ja, geht so. Also ich bin auch immer glücklich, wenn Leute Alternativvorschläge machen. Wie wäre es, wenn man das nicht einfach mal als eine Diskussion für die Mittwochssitzung machen? Dass wir an der Mittwochssitzung einfach das mal ein Hauptthema machen. Finde ich eine gute Idee. Einfach als letztes Thema zur Hauptsitzung, dann hat man genug Zeit und sind alle da. Der Vorschlag erfreut mich sehr, ja. Gibt es Gegenrede dazu? Gut, dann Ich denke, der macht auch die ganze Mittwochssitzung dann attraktiv, weil ich finde, das ist so ein schwergewichtiger Punkt, und er trifft gewissermaßen auch die Kernaufgabe der Gruppe, und von daher gesehen wäre das sicherlich attraktiv, um zur Mittwochssitzung zu kommen. Genau, das Beste zum Schluss. Wunderbar, dann werde ich das so einrichten, dass das als dass ich das bei der nächsten Mittwochssitzung als letzten Top eintrage, und dann machen wir das da konkret. Das ist natürlich wahrscheinlich die beste Option für alle, die Mitglieder der Gruppe sind und vielleicht an anderen Terminen nicht kommen können. Und von daher, super Idee. Wäre ich selber gern drauf gekommen. Aber, kleines Aber habe ich natürlich schon. Es kann natürlich passieren, dass wir dann hier mit 30, 40 Leuten im Raum sind, und das kann dann sehr unproduktiv enden. Also man muss dann schon gucken, dass wir das so moderiert kriegen, dass das nicht völlig ausufert und dann in so den üblichen Abendtalk hier übergeht. Tobias, wenn das der Fall wäre, da kann man ja dann gut und gern sagen, okay, das wird halt dann mal eine Sitzung, wo es vielleicht sogar drunter und drüber geht, aber dann sieht man, aha, es ist Interesse da für eine nächste Sitzung, die man dann vielleicht davon getrennt machen kann. Ja, also ich genauso. Also das ist halt eine Gratwanderung, wie produktiv das dann wird und wie viel Party sozusagen und Werbung fürs Thema. Genau, und das können wir ja dann sehen, wenn wir das nächstes Mal das erste Mal ausprobieren. Und wenn das positiv ist, dann machen wir das weiterhin so. Ansonsten gibt es immer die Möglichkeit, Ausweichtermine zu machen, konkrete Arbeitssitzungen mit speziellen Themen. Es gibt ja genügend Branches, die jetzt quasi von dem Thema abgeben und auch in Richtung innere Bildung arbeiten. Und von daher, glaube ich, kann man das sehr gut verzahnen. Gut, damit probieren wir das einfach nächste Woche mal aus, und wir gehen, so es keine Gegenrede gibt, zum nächsten Tagesordnungspunkt über. Den hatte ich eingestellt, und zwar mein Vorschlag ist, dass man die Abstimmung über Mehrheitsmeinung, dass wir das fallen lassen. Ich war mit am Anfang einer der Befürworter, die gemeint haben, dass wir über solche Abstimmungen zu einer Konsensbildung, zu Substanz für die ganze Gruppe kommen. Aber Ich bin in der Richtung ein bisschen ernüchtert und habe fast den Eindruck, wir schaffen es kaum, vernünftig, sachlich über Themen zu reden, kontrovers. Und die so eine Abstimmung über eine Mehrheitsmeinung, das sieht man auch an der, ich sag's mal, geringen Beteiligung. Das, glaube ich, bringt uns eher auseinander, als dass es uns zusammenführt. Mein Vorschlag wäre schlicht und einfach, jeder, der meint, ein Thema zu haben, der irgendeinen wichtigen Punkt hat, dass es wie bisher auch in das Wiki stellt, dass er meinetwegen auch dafür Werbung macht. Ich hätte auch gar nichts dagegen, wenn man vielleicht sogar, so sagt, eine Unterstützerliste für eine bestimmte Sache. Aber zu sagen, dass dann vielleicht, weil 5, 6, 7, 8 oder 10 Leute abgestimmt haben, dass das dann Mehrheitsmeinung der Gruppe ist, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Und aus dem Grund wäre mein Vorschlag, mal das zu diskutieren, ob wir nicht sagen, wir lassen das mit diesen Mehrheitsmeinungen. Wischer. Ich gebe Arne zwar recht, dass wir natürlich weder da groß eine Beteiligung bei den, also was heißt groß, ne? Aber es sind nicht 50, 100 Leute, die sich an Abstimmungen beteiligen. Es nimmt zum Teil auch nicht jeder alles wahr, was wir da schon abgestimmt haben. Nichtsdestotrotz ist es quasi so ein Gatekeeper für Meinungen, weil man anfängt, Meinungen dort so zu kondensieren, dass sie quasi den meisten irgendwie auch von den meisten Zustimmung erlangen können. Und wenn jetzt jeder eine Seite erstellt und meint, jo, das ist es jetzt, ja, dann kommt viel bei raus, was irgendjemand irgendwie meint, was so ist, aber man redet dann niemals über ein Thema so abschließend, dass man, dass die Mehrzahl sich darüber entscheiden könnte, ja, das ist jetzt gut. Sondern es wird dann einfach, ja, okay, hat jemand wieder was geschrieben, gefällt mir nicht, aber ist mir egal. Ich glaube aber, das Problem ist, dass teilweise sind die Anonymitäten so groß, dass es nicht mehr um die Sache geht, sondern mehr um die Person. Und von daher gesehen, glaube ich, das ist mit ein Problem. Es wird nicht mehr über die Sache, sondern wer hat was eingestellt oder wer hat was vorgetragen. Und dann tun sich im Grunde genommen die Fraktionen dahinter scharen, anstatt praktisch über inhaltliche Positionen zu diskutieren. Und so ein Klärungsprozess etc., der kann meines Erachtens stattfinden, wenn für irgendwelche Bundesparteitage dann Anträge formuliert werden, ob da dann die Gruppe dahinter steht oder nicht. Aber hier jetzt in der Gruppe zu sagen, das ist die Meinung der Gruppe und so weiter, ich glaube nicht, dass das wirklich zielführend war. Kann ich kurz antworten? Klar. Ja. Also nur, also man darf doch nicht die Mehrheits, also die Sache der Mehrheitsfindung und Entscheidung fallen lassen, nur weil die Kommunikation schlecht ist. Also nur wenn ich das fallen lasse, wird die Kommunikation ja nicht besser. Und ich sorge nicht dafür, dass ich einen Gedankenaustausch im Besseren dadurch habe. Natürlich muss man an der Kommunikation arbeiten, dass man eine andere Methode hat, um dieses Thema, diese Mehrheitsmeinung schneller oder besser zu kondensieren oder wie auch immer. Daran müssen wir arbeiten, da können wir uns was überlegen. Aber deswegen würde ich die Idee der Mehrheitsentscheidung nicht abschaffen. Ja, also da kann ich dem Wischer vollkommen recht geben. Sehe ich genauso. Und ich finde, es ist auch was sehr Wichtiges, diese Mehrheitsmeinung, weil wir dadurch auch sehr viele Diskussionen nicht ewig im Kreise führen. Und das ist ja gerade, das merkt man ja auf der Mailingliste, kommt ja immer wieder vor, wenn neue Leute auf die Mailingliste kommen, dass sie die gleichen Fragen stellen und die gleichen Themen aufkommen. Und wenn man in dem Punkt dann irgendwie ein Kondensat hat, dann sollte man das den Leuten in die Hand geben und sagen, hier, das daran kannst du dich festhalten, daran kannst du dich reiben. Das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt. Wenn einer eine bessere Idee hat, dann ändert sich diese Meinung. Ja, und das ist überhaupt nichts Tragisches, was Fließendes. Und ja, ich finde die Idee einfach sehr gut, auch weil es sozusagen wie ein Anker ist, an dem sich alle festhalten können und es von allen Seiten unterschiedlich betrachten können, was da steht. Was machst du mit deinem Vorschlag, Arne? Ist die Argumentation für dich schlüssig? Möchtest du zurückziehen oder möchtest du das weitermachen? Es war nur ein Diskussionspunkt. Es war jetzt nicht, dass ich sage, ich möchte jetzt da eine Abstimmung und eine Entscheidung, sondern ich hatte das eine Zeit lang jetzt verfolgt und hatte gedacht, das, was ich mir eigentlich versprochen habe, dass es tatsächlich zum Konsens kommen, das war wirklich eine Illusion. Das kann man einfach so stehen lassen und fertig. Gut, dann haben wir trotzdem noch eine Meldung von Wischer und dann gehen wir zum nächsten Top über. Was mir gerade noch eingefallen ist, ist es natürlich auch ein gewisser Teil von Öffentlichkeitsarbeit, ne? Also man kann diese Dinge, die man da abgestimmt hat, quasi verlinken. Man kann sagen, hier zu dem Thema haben wir diese Meinung oder den jetzt mal ausgearbeitet an Leute, die irgendwelche auch außerhalb jetzt nicht hier, die zur AG kommen oder so. Und für andere wiederum, die jetzt auf der Wiki-Seite rumstöbern, die sollten theoretisch auch darauf stoßen und da zumindest ein paar Sachen lesen können, auch wenn da jetzt nicht unendlich viel steht, aber das ist ja auch kein Problem. Aber ich glaube auch, dass es insofern eben eine Art Öffentlichkeitsarbeit ist. Ich hätte noch einen kleinen Trost für Arne. Das, was wir da als Mehrheitsmeinung haben, ist natürlich aus einer gewissen Tiefe betrachtet. Und natürlich kann man bestimmte Dinge sich noch tiefer betrachten und dort vielleicht andere Sichtweisen finden. Aber das ist nur eine Sache der Perspektive. Und das geht, glaube ich, in allen Ebenen. Und ich glaube trotzdem, dass es Sinn macht, sich auf irgendwas zu einigen, auch wenn man unterschiedliche Arten hat, die Dinge zu betrachten. Gut. Dann würde ich vorschlagen, dass wir zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen. Der wird auch ganz schnell abgearbeitet sein. Und zwar ist das ein Antrag von mir. Es geht darum, dass wir in Zukunft versuchen mögen, die Mittwochssitzung pünktlich anfangen zu lassen. Also mit pünktlich meine ich 20.15 Uhr. Wir haben sowieso von 20 Uhr bis 20.15 Uhr Smalltalk, damit die Leute, die gerne noch die Systemmedien schauen, auch die Gelegenheit dazu haben, das genau zu tun. Aber dass wir dann einigermaßen pünktlich um 20.15 Uhr tatsächlich anfangen, weil sonst, finde ich, zieht sich das zu weit nach hinten. Und das muss nicht unbedingt sein. Wie ist eure Meinung dazu? Wischer? Ich würde ein reguläres, pünktliches Anfangen begrüßen. Arne? Ich denke, man sollte pünktlich anfangen, weil letztendlich verschwenden wir uns gegenseitig die Zeit, wenn wir nicht pünktlich anfangen. Und 20.15 Uhr praktisch so nach der Tagesschau für die gucken, wäre das so eine Zeit. Wie wäre denn die Idee, wenn wir pünktlich um 20.30 Uhr anfangen? Das ist genau das, was ich idealen... Ich finde es gut, wenn wir einen präzisen Zeitpunkt haben, von mir aus auch 20.30 Uhr, aber mir wäre 20.15 Uhr deutlich lieber. Aber das würde jetzt quasi die Gelegenheit geben, ein Meinungsbild zu sagen, wollen wir pünktlich um 20.15 Uhr loslegen oder wollen wir pünktlich um 20.30 Uhr loslegen? Dann kann man daraus ein brauchbares Meinungsbild basteln. Wollen wir das machen? Mein Vorschlag ist, wenn man so eine Entscheidung fällt, dann einfach zum Beispiel 20.15 Uhr, dann einfach tatsächlich anfangen, unabhängig wie viele Leute da sind. Dann schleift sich's wieder ein. Ich glaube, das ist gerade die Schwierigkeit. Die Leute denken, ach, wenn ich 20.15 Uhr komme, da ist noch kein Schwein da, also komme ich erst so 10 Minuten, nochmal 10 Minuten später, und so zieht sich das immer weiter nach hinten. Deshalb, wenn wir jetzt eine Entscheidung fällen, egal ob 20.15 Uhr oder 20.30 Uhr, den Punkt, den wir setzen, den sollten wir einfach dann strikt durchziehen. Genau das ist der Sinn und Zweck des Antrags. Dass wir pünktlich anfangen und dass auch jeder weiß, wann pünktlich ist. Also in Anbetracht dessen, dass wir ja jetzt quasi gerade mal eine Stunde Sitzung haben und also auch nicht so viele Tops in letzter Zeit haben, könnte man ruhig etwas später anfangen, selbst wenn wir dann AMTs-Themen am Schluss dann lange und breit diskutieren. Also dann würde ich pünktlich 20.30 Uhr bevorzugen, einfach auch, weil gerade wenn die Tagesschau rum ist, dann muss man ganz schön spurten. Sonst ist man nicht dabei, wenn die Tops hier irgendwie geklärt werden. Naja, also es dauert ja erstmal, wenn wir pünktlich um 20.15 Uhr anfangen, bis wir anfangen, Top-Punkte zu vergeben, ist auf jeden Fall mal 17, 18 nach, bis die Tops einigermaßen so in eine Reihenfolge gebracht sind, ist es 20:20 Uhr. Also die Vorstellung, selbst wenn wir pünktlich anfangen, dass das vor 20:20 Uhr tatsächlich losgeht mit der aktuellen Sitzung, das halte ich für unwahrscheinlich. Insofern spurten, glaube ich, eher nicht. Aber gut, Wischer. Auch vor der Top-Vergabe gibt es wichtige Dinge. Das ist ein Plädoyer für 20:30 Uhr? Das ist ein Plädoyer für pünktlich da sein und pünktlich anfangen ist immer gut. Und von mir aus auch 20:30 Uhr, ja. Und 5 Minuten vor der Zeit. Ich bin der Meinung, dass wenn wir AMTs Vision bearbeiten, dann ist 2015 wirklich spätestens. Weil das Thema ist so umfangreich und hat so viel kontroverse Punkte drin, dass wir eigentlich nicht Zeit verlieren sollten. Ach Mist, jetzt komme ich nicht raus. So. Das müssen wir jetzt nächstes Mal sowieso erstmal in diesem Pilotprojekt ausprobieren, wo wir einfach meinen Punkt als letzten dran nehmen, um dann einfach mal zu schauen, funktioniert das in der großen Gruppe, ist das Interesse entsprechend, ist das Feedback so, dass man damit arbeiten kann, ist zu viel Beteiligung da, sodass es unproduktiv wird. Das müssen wir einfach nächstes Mal mal ausprobieren, um dann anhand von den Erfahrungen tatsächlich Entscheidungen sinnvoll für die Zukunft zu treffen. Deswegen, glaube ich, können wir das erstmal nächstes Mal ausprobieren. Insofern, vom Meinungsbild aktuell liegt 20:30 Uhr vorne. Mit den 5 Minuten, die Rudi gerade gemeint hätte, 20:25 Uhr für die für Vorbesprechung und sowas, das würde ich tatsächlich dann auch bei den 20:30 Uhr für sinnvoll halten und damit ist das, finde ich, auch gut planbar. Wollen wir das dann für nächstes Mal auf die Mailingliste rumschicken, dass 20:25 Uhr quasi losgeht und offiziell um 20:30 Uhr? Wollen wir das so mal handhaben? Nee, ich würde es auf jeden Fall auf 20:30 Uhr setzen und die Viertelstunde davor ist übliches Vorgeplänkel. Das ist genau die Viertelstunde, die man braucht, um vielleicht noch irgendwas zu organisieren. Gut, dann schreiben wir auf der Mailingliste, dass wir nächstes Mal pünktlich um 20:30 Uhr anfangen. Und auch mit dem Header, dass als letzter Tagesordnungspunkt die Vision detailliert beziehungsweise die Vision besprochen wird, damit Leute sich schon mal darauf einstellen können. Es wird auch eine intensive Nachbesprechung von dem, was Christian Felber gesagt haben wird, geben. Insofern glaube ich, dass wir da sowieso die nächste Mittwochssitzung vorwiegend mit diesen zwei Sachen verbringen werden. Kurze Frage, haben sich überhaupt schon alle beteiligt an diesem Meinungsbild? Das ist eine gute Frage. Ich leite die ans Plenum weiter. Wie sieht's aus? Ich sehe, mehr Leute tragen sich bei 20:30 Uhr ein. Wer sich noch eintragen möchte, darf das gerne noch tun. Ich schließe in 10 Sekunden. Gut, das sieht sehr eindeutig aus. Ich glaube, die 10 Sekunden kann ich mir schenken. Wir fangen pünktlich um 20:30 Uhr nächste Woche an. Und damit würde ich zum nächsten Tagesordnungspunkt übergeben. Gibt's Gegenrede? Ja, ich habe noch eine Frage. Schreibst du die E-Mail auf die Mailingliste? Ich schreibe die Mail. Und im Wiki? Bezüglich... Entschuldigung? Machst du das mit dem Wiki, Piratus? Ja, das kriege ich, glaube ich, hin irgendwie. Wunderbar, weil dann kann ich mich auf die Mail für die Mailingliste konzentrieren und dann ist das sinnvoll verteilt. Ja, dass das auch auf unserer Hauptseite richtig steht, wann wir anfangen. Das heißt, hier unten in der Vorlage müssen wir es auch ändern, im Pad. Ja. Wo ist die Vorlage nochmal, Rudi? Was denn? Die Vorlage fürs Protokoll hier, fürs TO-Pad. Ja, suche ich gleich raus. Gut, wunderbar. Dann wird dafür gesorgt, dass das adaptiert wird. Dann gibt es noch Gesprächsbedarf zu diesem Tagesordnungspunkt? Gut, dann gehen wir zum nächsten Thema Vollgeld. Es ist eine... Wer hat das eingestellt und möchte dazu ein Statement geben? Das war ich, aber ich bin gerade am Suchen, beziehungsweise habe es auch gerade schon gefunden. Ich weiß gar nicht, ich schieb's hier mal im Mumble-Chat rein, ja? Jo, danke. Ja, Thema Vollgeld. Und zwar ging es mir darum, weil es ja auch bei Felber teilweise um Vollgeld geht und um die ganze Diskussion, die in der letzten Zeit so stattgefunden hat. Daraufhin habe ich ja vor ein paar Tagen, am 5.4. genau, morgens um 7.31 Uhr eine Mail auf der Mailingliste rausgeschickt und wollte dort wissen, wie denn die, wenn es denn Vollgeldbefürworter in der AG gibt, wie die das denn sehen, wo denn die Vorteile sind bei der Einführung eines Vollgeldsystems für verschiedene Sektoren, also A, die Volkswirtschaft, B, den Staat, C, den Bürger, D, den nicht finanziellen Unternehmen und E, den finanziellen Unternehmen. Das Problem ist, ich habe keine Antwort bekommen auf diese Frage und deswegen würde ich ganz gerne, weil das ja schön aufgenommen wird jetzt hier, dementsprechend bei der Aufnahme auch mal feststellen, dass es entweder A, keine Vollgeldbefürworter gibt innerhalb der AG oder B, die Vollgeldbefürworter auf meine Frage keine Antwort geben können. Und das, darum geht es mir eigentlich gerade. Ja, ich hätte es ganz gern eben nicht nur über die Mailingliste, sondern auch, dass man das mal nachhören könnte. Ja, wunderbar. Ich glaube, wir haben eine Wiki-Seite auch bereits erstellt, was jetzt momentan etwas dämlich ist, weil wir können auf das Wiki gerade nicht zugreifen. Das heißt, wir haben eigentlich schon eine dezidierte Beschreibung der Funktionsweise eines Vollgeldsystems da. Und ich glaube, die hat auch Arne erstellt. Insofern, ja, Arne und dann Mischa. Ja, ich habe ja bei meinem Vorschlag selbst, das ist ja auch ein Vollgeldsystem, da habe ich seitenweise ausgeführt, was die Vorteile eines Vollgeldsystems sind. Ich hatte bei dem Vortrag auf der Think Twice-Konferenz, praktisch international Piraten, bei dem Vortrag, da habe ich am Schluss über drei Folien hinweg so in einem Grid-Schema, einzelne Kriterien zeilenweise und dann spaltenweise, was die Vor- und Nachteile sind, ausgeführt. Das heißt, wenn man jetzt nicht gerade will, dass die anderen immer das genau machen, was man selbst haben will, sondern wenn man schlicht und einfach dorthin geht, wo schon seitenweise die Sachen ausgeführt sind, dann beispielsweise die Monetative. Die hat ein sehr schönes Video, ist ein kurzes Video, wo anschaulich erklärt wird, was die Vorteile sind. Da gibt es noch weitere Beiträge. Das heißt, es gibt jede Menge. Man muss da jetzt nicht stichwortartig jetzt sagen, das oder das. Und vor allen Dingen, das Stichwort genügt nicht. Man muss den Hintergrund wissen, warum jetzt etwas ein Vorteil oder kein Vorteil ist. Und deshalb, das ist das, was mich jetzt sehr wundert, Rudi, dass du immer noch behauptest, dir würde nicht geantwortet werden. Darf ich direkt darauf antworten? Ja, ja, bitte. Dann Wischer und Exile. Okay, Arne, weil wir uns da wahrscheinlich ständig auch in der Diskussion oder im Zwiegespräch gegenseitig widersprechen, nur nochmal meine Wiederholung. Ich hätte gerne die Vorteile für A, die Volkswirtschaft, B, den Staat, C, den Bürger, D, nicht finanzielle Unternehmen, E, finanzielle Unternehmen. Und das finde ich weder auf deiner Internetseite, noch in dem Video von der Monetative oder noch von sonst irgendwelchen Antworten. Bitte einfach nur auf diese Frage explizit antworten und dann ist alles gut. Dann habe ich auch kein Problem mehr damit. Gut. Dann Wischer? Also, ich bin zwar kein besonderer Fan von dem Begriff Vollgeld, weil er so unterschiedlich ausgelegt wird, weil es unterschiedliche Formen von Vollgeld gibt. Wenn ich aber das jetzt nur als solches definiere, zu sagen, okay, die Geschäftsbanken schöpfen kein Geld mehr, dann ist für mich der Vorteil erstmal der, dass wenn ich oder wenn die Gesellschaft, whatever, es nicht schafft, auf den heutigen Wegen mit heutigen Mitteln die Geldschöpfung so zu lenken bei Geschäftsbanken, dass sie keine Schäden anrichten, dass damit nichts passiert, was man nicht will, also irgendwelche Blasen entstehen oder Dinge finanziert werden, die nicht finanziert werden sollen oder was auch immer, dann ist Vollgeld eine Variante, um diesem ganz schnell Herr zu werden. Also quasi so eine Notlösung, falls eine vernünftige Lenkung nicht funktioniert. Gut, dann ist jetzt Exile dran? Ja, ich hätte Rudi leicht polemisch auf seine polemische Frage geantwortet. Der Vorteil liegt strikt, wenn du in die Gesellschaft kommst, weil du wieder zurückkommst, dass Geld ein Ding ist, was es ja nicht mehr ist, und die Gesellschaft meint noch, dass Geld ein Ding ist. Insofern halte ich deine Fragestellung auch für ein bisschen polemisch, weil du ganz bewusst eine wissenschaftliche Herangehensweise durchdrücken willst und ich dir jetzt mit meinen Argumenten eine gesellschaftspolitische Herangehensweise versuche klarzumachen, die nichts mit diesem wissenschaftlichen Ansatz zu tun hat. Gut, dann haben wir Arne und Stimmburger. War nicht Piratus vorher noch? Habe ich dich ausgelassen, Piratus? Entschuldige. Ach so, nee, stimmt. Nee, eigentlich nicht, aber ich hätte was zu sagen, aber ich dränge mich jetzt nicht vor. Okay. Die zwischen Vollgeld und 100% Money ist ein großer Unterschied. Das 100% Money, da können die Geschäftsbanken auch kein Geld schöpfen. Wart's doch ab. Können auch kein Geld schöpfen, aber das nach wie vor sind die Girokonten bei der Zentralbank. Man kann sagen, Vollgeld ist eigentlich das, was sich die Leute unter unserem Währungssystem vorstellen, nämlich, dass die Zentralbank das Geld macht und die Geschäftsbanken sind Mittler zwischen denen, die zu viel Geld haben und die anderen, die Geld brauchen. Von so her gesehen kann man auch sagen, das Vollgeldsystem bringt eigentlich das Währungssystem zurück zur Reform, zur Gründung der Reichsbank. Vor dieser Zeit haben die Geschäftsbanken Banknoten machen können. Und das Desaster, was daraus kam, hatte man dort versucht, in den Griff zu bekommen, indem man die Banknoten, praktisch die Ausgabe der Banknoten den Banken entzogen hat. Und durch die technische Entwicklung, nämlich Einführung des Girokonto für jedermann, ist nach und nach die Geldschöpfung dann wieder zu den Geschäftsbanken gekommen. Durch die Einführung des Vollgelds würde das bedeuten, dass alle Konten bei der Zentralbank geführt werden. Oder monetative, je nachdem, wie man diese zentrale Stelle nennt. Und dass deshalb, und das ist ein wichtiger Punkt, die Girokonten aus den Bilanzen der Banken rauskommt. Das heißt, Ganz kurz, das ist jetzt die Antwort auf Frage A, B, C, D oder E. Das kannst du sagen, das ist sogar tatsächlich die Antwort für alle drei Fälle, außer den Nachteil haben nur die Geschäftsbanken, weil sie nicht mehr den Geldschöpfungsgewinn dadurch realisieren können. Fass mal zusammen, weil es wird sonst zu lang, Arne. Ich fasse also zusammen. Für dich ist der Vorteil für alle außer den Geschäftsbanken, richtig? Richtig, aber das ist ja nur ein Aspekt. Das ist nur ein Aspekt des Vollgelds. Aber um den geht es jetzt gerade, Rudi, bei dem, was er klären wollte. Oder hast du darüber hinaus eine Frage? Weil sonst wird das tatsächlich zu monologisierend hier an der Stelle. Dann, also was mir halt auffällt, ist, dass keiner die Antwort auf meine Frage stellt. Oder die Antwort auf meine Frage gibt, die ich gestellt habe. Die ist wirklich so explizit dargestellt, die Frage, und keiner gibt eine Antwort. Alle schwurbeln nur drumherum. Natürlich wissen wir alle, dass es zig verschiedene Vollgeldsysteme gibt. Es gibt Vollgeld von Huber, es gibt Vollgeld von Fischer, es gibt Vollgeld von Arne, es gibt Vollgeld von Axel und sogar von mir. Aber die Antwort auf meine Frage, da gibt es keine Antwort. Es gibt nur Rumgeschwurbel. Tu mir doch mal bitte den Gefallen, Rudi. Schreib doch mal deine Frage ganz konkret ausformuliert in Zeile 103 oder 104. Damit die Frage endlich mal dasteht, damit man sich konkret auch drauf beziehen kann, und zwar im Wortlaut, damit dieses Rumgeschwurbel tatsächlich mal ein Ende hat. Danke dir. Rudi muss nur richtig zuhören. Also die Frage war jetzt mehrmals beantwortet. Also Rudi, wenn du es nicht mitbekommen hast, tue ich es gerne nochmal. Oh ja, dann bitte. Deine Sektoren, die davon betroffen sind, sind die Bürger, die Menschen und der Staat an sich, die Gesellschaft an sich. Und zwar dadurch, dass du die unsäglichen Kreditzyklen kontrollieren kannst, könntest. Oder besser gesagt, die schlechten Dinge, die dabei entstehen, eben nicht stattfinden können. Und wir haben eine Gegenfrage von Stimmbürger. Was sind die Nachteile von Vollgeld in Zeile 119? Ihr dürft auch gerne da ein bisschen im Pad diskutieren, damit wir das jetzt nicht alles hier explizit wörtlich machen müssen in der Sitzung. Das würde das Ganze ein bisschen verkürzen, was mir persönlich sehr entgegenkäme. Okay, ich glaube, die Frage von Stimmbürger ist nicht dumm. Ich habe mich zu Wort gemeldet. Ja, und ich wollte die Wortmeldungsliste jetzt an dieser Stelle eigentlich dort weitermachen, wo ich vorher war. Und da, wenn du gerade geredet hast, bist du jetzt genau dran und dann Axel, genau. Genau, ich würde diesen TO-Punkt vertagen. Zielführend wäre, wenn Rudi meine Frage in Zeile 119 beantworten kann und die dann auf die Mailingliste für euch alle draufschmeißt, wo die Nachteile sind, weil an Rudi darf ich diese Frage stellen, weil er kennt sich in diesem Thema, also in thematisch an diesem Thema aus, und dann wird es eine konstruktive, zielführende Debatte, und somit könnten wir, wenn Rudi nichts dagegen hat, und ihr zu Sonstiges weitergehen. Eine Anmerkung von mir noch dazu: Diese Diskussion jetzt auf die Mailingliste zu schaffen, wäre sehr gut, wenn dann sind wir bereits am Dienstag hoffentlich in einem Erkenntnisstand, wo wir tatsächlich noch ein paar geistreiche Fragen in der weiteren Diskussion an Christian Felber weiterleiten würden. Und das wäre super als Vorbereitung, wenn das als Frage geklärt werden würde. Insofern mein volles Plus dabei. Und Axel ist dran. Ja, kann man mich hören? Gut. Du bist sehr leise. Moment. Ja, wir warten einen Moment. Jetzt? Ja, jetzt hört man nicht gut. Dann ist gut. Also Vollgeld. Die Gestaltung von Vollgeld kann sowohl exogen als auch endogen erfolgen. Das bedeutet, das Exogene ist hier die ganze Zeit beschrieben worden. Am Endogen heißt das, dass jeder Kredit mit einer Sicherheit, klar, natürlich mit einer Sicherheit eingebracht wird und diese Sicherheit durch Pensionierung bei der Zentralbank im gleichen Kreditbetrag dann zu ZB-Geld wird. Ob die Konten dann bei der ZB geführt werden oder bei der Bank, ist völlig unerheblich. Das obwohl 100% Money, Huber-Vollgeld oder wie auch immer, dass alle Kriterien sind damit voll und ganz erfüllt. Die ZB hat es erneut monetarisiert, zweimal. So, was passiert noch? Beim endogenen System steht jedem Kredit ein genauso hohes Geld technisches Volumen einher, die Referenz ist 1:1. Beim exogenen System passiert etwas anderes. Und hier muss ich zum dritten kommen. Kreditzyklen sind Sparzyklen. Jedes Sparen entzieht erstmal Geld aus der Wirtschaft. Erst ein Kredit bringt es wieder her. Das heißt, wenn man Kreditzyklen steuern will, heißt das für mich, man muss Sparvolumen steuern. Und hier kommt jetzt in diesem exogenen Vollgeld zum Tragen, dass eine Einheit Geld im Laufe der Zeit auf 4, 5, 6 oder gar mehr Einheiten Kredit kommen. Hoffentlich fallen die Tilgungszeitpunkte nicht unangenehm zusammen, denn Tilgung entzieht ebenfalls der Wirtschaft Geld. Das ist unabhängig von exogen oder endogen. Dann ist jetzt Wischer dran. Mit Kreditzyklen ist nicht Sparzyklen gemeint. Es gibt die auch, klar. Aber das ist nicht damit gemeint, was man mit dem exogenen Vollgeld kontrollieren will. Natürlich nicht. Arne und dann Rudi. Man kann aus jeder beliebigen Geldmenge jede beliebige andere Kreditmenge machen. Und zwar, indem ich so nur bei einer, was ich vertikale Kreditvergabe nenne, nämlich Zentralbank, Geschäftsbanken oder Geschäftsbanken, Nichtbanken. Nur bei diesen Kreditgeschäften entsteht Geld. Aber es gibt ja neben dieser, was ich vertikale Kreditvergabe nenne, auch noch eine horizontale Kreditvergabe. Das heißt, eine Nichtbank leiht der anderen Nichtbank Geld. Und da kommt es nicht darauf an, wie viel Geld insgesamt besteht. Da Chiralgeld dicht ist, man kann es mit den reellen Zahlen vergleichen, weiß man, eine dichte Menge ist überabzählbar unendlich, während eine diskrete Menge nur abzählbar unendlich ist, sprich wie die natürlichen Zahlen. Und das bedeutet, das kann man mathematisch beweisen, du kannst aus jeder beliebigen Geldmenge, aus jeder beliebig kleinen Geldmenge jede beliebig große Kreditmenge machen über diese horizontale Kreditschöpfung. Und das ist ein wesentlicher Punkt, der hier nicht beachtet wird. Und jetzt wollte Rudi noch ein abschließendes Wort sprechen, weswegen ich ihn kurz nach hinten gezogen habe. Ja? Rudi. Das war nicht verständlich. Ganz kleinen Moment, ich bin gleich da. Jupp. Entschuldigung, ich musste gerade eine andere Geschichte. Worum ging es denn jetzt gerade? Die Sache mit dem Vollgeld, genau. Worum es mir geht, ist einfach nur festzustellen, und das haben wir auch gerade in der Diskussion wieder festgestellt, dass niemand auf meine Frage geantwortet hat. Und das finde ich auch gut, dass das dann eben aufgenommen wurde und dementsprechend man sich auch nachhören kann. Ich habe hier noch eine andere Frage gelesen, wo ist denn der Nachteil von Vollgeld? Ja, den sehe ich genauso wenig wie den Vorteil. Ich glaube nämlich, dass diese ganze Diskussion, und das werde ich auch bei Felber nächste Woche mal ansprechen, diese ganze Diskussion am Thema vorbeigeht. Ich glaube, dass wir heute schon mit unserem jetzigen Geldsystem die Probleme, die es in der Wirtschaft, und darum geht es uns ja meistens, da gehe ich mal davon aus, lösen können, wenn wir dann auch wirklich an die Probleme rangehen würden. Und das Problem ist nicht das Geldsystem, das Problem sind die Regeln, die hinter diesem Geldsystem stehen. Du kannst auch ein Vollgeldsystem à la Arne, Axel, Huber, Fischer, wem auch immer nehmen, wenn du dafür sorgst, dass die Lobbyisten die Politiker bestechen und die dafür sorgen, dass dann eben Arbeitslose nur noch 100 Euro kriegen, dann hast du ein Problem in der Gesellschaft. Aber das hat mit dem Geldsystem nichts zu tun. Darum geht's mir. Fischer, möchtest du das noch einmal ausführen oder wollen wir zum Thema Sonstiges übergehen? Ja, weil Rudi ja so darauf erpicht, hier, dass es auf der Aufnahme drauf ist, möchte ich Rudi nochmal fragen, ob ich ihm geantwortet habe oder nicht. Das war gerade ein Problem. Meine Frau kam gerade vom Elternabend für unsere Tochter zurück und hat mir was erzählt und ich habe dir nicht zugehört. Kannst du es mir gerne nochmal mailen und ich würde es dann auch öffentlich rausbringen, ob du mir geantwortet hast. Ich habe dir genauso geantwortet. Nee, von Arne, von dir habe ich überhaupt keine Antwort bekommen. Ich bitte die Frage, so wie sie ist, in eine Mail hinein zu kopieren. Die ist drin. Die ist, also, ja, danke. Nein, aber wenn Leute dir antworten, dann bitte konkret auf den Wortlaut, den du hier hingetan hast, mit ABCDE, damit auch tatsächlich nachvollziehbar ist, auch für dich, dass die Frage wirklich beantwortet ist. Und Dankeschön. Genau, und nehmt euch die Zeit, tatsächlich auf A, B, C, D und E zu antworten, denn dann ist tatsächlich auch von der Fragestellung her sichergestellt, dass die Frage wirklich auch beantwortet wird. Gut, damit würde ich diesen Tagesordnungspunkt jetzt gerne beenden und zum Thema Sonstiges überleiten. Bitteschön. Ja, ich habe es nochmal zur Info reingeschrieben. Axel, wir müssen uns einen Termin machen, wann wir über den Lebensweg der Staatsanleihe reden. Wollen wir uns das wirklich antun? Arne wird doch alles wieder zerfleischen und auf irgendwelche Neben- und was weiß ich nicht herumreiten. Nein, glaube ich nicht, weil wir machen das einfach sachlich und dann wird Arne genauso sachlich dagegen argumentieren, beziehungsweise eben das nicht abkönnen, weil wir haben es super gemacht. Ach, aber bei Arne hört doch die Volkswirtschaft an der deutschen Grenze aus. Außerhalb gibt es doch schon keine Steuerzahler. Hat er doch jetzt schon mehrfach geschrieben. Das ist zum Beispiel diese Polemik, die ich da absolut destruktiv finde. Ja, das war jetzt ein super Beispiel. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen, wo du nicht da warst, Axel. Wir würden über solche und ähnliche Aussagen gern mal mit den Koordinatoren mit dir reden. Das können wir aber gleich nach der Sitzung dann ausmachen. Das ist eine sehr gute Idee. Dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt noch kurz Stimmbürgers informativ lustige Sachen würdigen von Mike Krüger. Und dann würde ich an dieser Stelle auch sagen, dass wir den offiziellen Teil der Sitzung beenden. Gibt es dazu Gegenrede? Also ich hätte noch einen Satz. Gerne. Die Debatte jetzt hier hat sehr gut gezeigt. Es gibt zwei, drei Gruppierungen bei den Geldpiraten. Ich biete an, derjenige, der ein Thema hat und es schafft, 3 Minuten, 5 Minuten auf Video aufzunehmen und zu erklären, was er meint, sodass ein Normalbürger dieses auch versteht. Also biete ich an, dieses Video bei mir auf der Bananenrepublik hochzuladen und dann gibt es dementsprechendes Feedback zum Beispiel oder also von diesen Usern außerhalb, ob man jetzt da in der Kamera sichtbar ist oder nicht, das darf jeder selber entscheiden. Oder er hat irgendwie ein super tolles Buch gelesen und möchte dieses Buch in 3 Minuten zusammenfassen, um was es da geht und warum das gut wäre, wenn dieses Thema bei uns zum Beispiel in der Republik umgesetzt werden würde. Das wäre ein Vorschlag von mir. Macht euch bitte Gedanken, ob ihr irgendwas habt, was ihr in die Welt rausbrüllen möchtet. Gut, wunderbar, das ist ein super Angebot. Halte ich 3 Min vielleicht für fast ein bisschen lang? Fragezeichen. Ja, der Wolibisch, der kriegt 4 und die Grenze sind 5 Minuten, weil die Aufmerksamkeit bei 5 Minuten bei den Leuten durch ist. Also 3 wäre super, dann hat es auch eine Reichweite, 5 ist grenzwertig. Gut, wunderbar, das bitte ich dann noch in 2.135 zu ergänzen. Dann danke ich allen Anwesenden für die produktive Nein, Sitzung. Ich hätte ja auch noch eine Info. Ich möchte auch über die Info sprechen. Hallihallo. Den offiziellen Teil der Mitwirkungssitzung der bei AMT. Finanzpolitik. Warte mal, AMT. Du hast wahrscheinlich Paul gemutet. Nein. Der hat sich noch gemeldet in der Sitzung. Echt? Genau. Und entschuldige, Paul, sorry. Nein, ich habe dich nicht gemutet. Ich habe mich links eingetragen, WM. Ich möchte nur auf einen Link verweisen, ja, auch als Info, der nicht so lustig ist, wie ich finde. Und gerade von Tag 20, natürlich, Igor hat doch einige vorgenommen, wie es auch mit dem jetzt. Paul, du bist wahnsinnig abgehakt. Genau, ich kann dich nicht verstehen. Aber es ist gut, dass das zumindest noch auf die Aufnahme draufgekommen ist. Würde ich AMT danken für die Versammlungsleitung. Entschuldige, Paul, aber man kann dich wirklich nicht verstehen. Deswegen habe ich dich wahrscheinlich auch gerade nicht gehört. Schreib doch bitte, was du noch sagen möchtest, ins Pad rein, in Zeile 137 oder so, damit wir darauf noch reagieren können. Weil du bist momentan so abgehakt, dass ich wirklich gar nicht verstehe, was du sagst. Also Paul hat einen Link reingegeben vom Bericht von ZDF Frontal 21, wirkungslose Kontrolle, Banken zocken weiter. Und er meint, es ist sehr sehenswert. Dann vielen Dank für den Hinweis und sorry, dass das momentan mit der Internetverbindung von dir gerade nicht funktioniert. Danke dir. Dann schließe ich an dieser Stelle die Sitzung der AG Geldordnung und Finanzpolitik um 21.44 Uhr und wir gehen den inoffiziellen Teil über. Danke allen für das Mitwirken. Danke, AMT. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.